In der Nacht ist wieder ein geplantes Flüchtlingsheim niedergebrannt, dieses Mal in Nauen in Brandenburg. Stefan Maas. Nachdem sich am frühen Morgen das Feuer auf das gesamte Gebäude ausgebreitet hatte, habe die Feuerwehr sich dazu entschlossen, die Turnhalle kontrolliert abbrennen zu lassen, teilte die Polizei in Potsdam mit. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. In Nauen hatte es dieses Jahr mehrfach Demonstrationen gegen die geplante Aufnahme von Asylbewerbern gegeben. Bundestagspräsident Norbert Lammert hat die jüngsten fremdenfeindlichen Ausschreitungen als Schande bezeichnet. Der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung sagte der CDU-Politiker, diese Aktionen seien, Zitat, peinlich für unser Land. Allerdings kämen auf jede fremdenfeindliche Aktion statistisch gesehen 20 ehrenamtliche Einsätze für Flüchtlinge. Nach den Ausschreitungen gegen Flüchtlinge im sächsischen Heidenau vom Wochenende kritisiert die Fraktionsvorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckardt, die sächsische Landesregierung. Gleichzeitig warnte sie heute im Deutschlandfunk davor, die Gewalt als ostdeutsches Phänomen zu betrachten. Allerdings finde ich, muss man sagen, in Sachsen, wenn man sich die Polizei dort anschaut, es ist am Anfang der Woche eine einzige Person festgenommen worden. Bei Demonstrationen in einer anderen politischen Richtung war das ganz anders. Und ich bin auch nach wie vor enttäuscht darüber, dass die sächsische Landesregierung sehr lange sehr tolerant war gegenüber solchen Bewegungen wie Pegida, die ja Ausländerhass und Ausländerfeindlichkeit ganz bewusst geschürt haben. Und insofern würde ich nicht sagen, das ist hier ein Ost-West-Problem, aber das muss man der sächsischen Landesregierung schon ins Stammbuch schreiben. Nach der Explosion von Landminen an der innerkoreanischen Grenze hatten sich die Spannungen zwischen Nord- und Südkorea in den vergangenen Tagen verschärft. Nun haben Vertreter beider Länder den Konflikt beigelegt. Claudia Sarre. Nordkorea äußerte sein Bedauern darüber, dass zwei südkoreanische Soldaten bei einer Landminenexplosion schwer verletzt worden waren. Im Gegenzug versprach Südkorea, seine sehr lauten Propagandasendungen einzustellen. Seoul und Pyongyang verständigten sich zudem darauf, wieder Treffen zwischen getrennten koreanischen Familien zu erlauben. Außerdem solle es bald bilaterale Regierungsgespräche geben. Weltweit sind gestern die Börsenwerte eingestürzt. Der DAX sackte erstmals seit Januar unter die 10.000-Punkte-Marke. Grund dafür ist der Einbruch der chinesischen Wirtschaft. Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter, rechnet allerdings nicht mit einer Rezession. Das halte ich für übertrieben. Ich halte auch die Diskussion über eine Weltrezession nach dem Ausmaß der Krise 2008, 2009 für völlig übertrieben. Wir haben hier ein sicherlich schwerwiegendes Anpassungsproblem in diesem nachholenden Volkswirtschaft, und zwar nicht in China, wir könnten über Brasilien, über Indien und Russland, das wissen wir alle gleicherweise, reden. Wir müssen nur einfach akzeptieren, die Bäume wachsen nicht so einfach in den Himmel. Das wird gerade berücksichtigt, die Börse übertreibt, aber sie reagiert natürlich auf Signale. Es gibt neue Enthüllungen über den Ex-CSU-Chef Franz Josef Strauß. Der Spiegel berichtet, Strauß habe sich jahrelang von großen deutschen Firmen ohne Gegenleistung bezahlen lassen. Wilfried Scharnagel, Ex-Chefredakteur des CSU-eigenen Bayern-Kurier, wies die Vorwürfe in dieser Sendung zurück. Es ist ein Unternehmen, das beraten hat. Das ist in welcher Form, kann ich nicht beurteilen, aber die darüber schreiben, überhaupt nicht. Es ist alles korrekt versteuert worden, es ist alles in Ordnung gegangen. Dieser Kampf gegen einen Toten, normalerweise schafft der Tod irgendwo auch, dass man sagt, der Tod schafft Frieden. Bei Strauß schafft der Tod auch keinen Frieden. Strauß, würde ich sagen, müsste damit leben, aber er wird es hinzunehmen wissen, dort, wo er gerade ist.